sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel beginnen wir mit der sogenannten strikten Ausgabenpolitik, auch Austerität genannt. Nach der, also in Anführungszeichen, nach der Corona-Pandemie, bleiben bei Corona und der Impfstoffapartheid, kommen dann zum Klima und danach zu Afghanistan, ehe wir abschließen, nach Chile schauen. Dort trat der Verfassungskonvent das erste Mal zusammen, um eine neue, nicht neoliberale Verfassung zu erarbeiten. Die alte neoliberale und faschistische Verfassung, die unter Pinochet in Kraft trat und immer noch in Kraft ist, abzulösen. Unser erster Artikel im linken Medienspiegel im Juli ist aus der Analyse und Kritik, die in Hamburg erscheint, und zwar ist das die Nummer 672. Und diese erschien am 15. Juni und der Artikel heißt Auftritt der Austeritätsapostel. In der Corona-Pandemie wurden massive staatliche Ausgabenprogramme aufgelegt. Ein Einstieg in den Green New Deal. Auf einmal war alles anders. Nicht-InvestorInnen, Rechtsanwälte und Uniprofs gelten in der Corona-Pandemie als LeistungsträgerInnen, sondern Pflegekräfte, SaisonarbeiterInnen und das Verkaufspersonal im Bäckerladen. Geld war genug da. Deutlich mehr für die AnlegerInnen als für MindestlohnarbeiterInnen und Hartz-IV-Beziehende. Aber immerhin, ist das Geld erst einmal im Umlauf, lässt es sich vielleicht auch umverteilen. Von reich zu arm. Von Benzin und Braunkohle zu Sonne und Windkraft. Die Pandemie könnte zum Katalysator eines Green New Deal werden. Sicher ist das aber nicht. Rufe nach Austerität werden lauter. Nach ein paar Ökobäuerinnen und der örtlichen Windkraftinitiative hat auch das große Geld das Thema Umwelt entdeckt. Nicht unbedingt aus Liebe zur Natur, sondern als neu zu erschließendes Anlagefeld. Daran fehlt es ja seit Jahren. Überkapazitäten gibt es in der Stahl-, Automobil- oder Computerproduktion und selbst bei der Softwareentwicklung, auch wenn vorübergehende Lieferengpässe bei Mikrochips etwas anderes suggerieren. Windräder und Sonnenkollektoren nehmen Kohle, Gas und Öl, diversifizieren bestehende Geschäftsmodelle. Ein kompletter Ausstieg aus der fossilen Energie erfordert massive Investitionen. Sollte es dazu kommen, entstehen ganz neue Märkte. Und diesmal nicht nur an den Börsen, die sich hauptsächlich um sich selbst drehen, Spekulationsblasen und Finanzkrisen produzieren und dem Kapitalismus insgesamt ein erhebliches Imageproblem eingetragen haben. Ein ökologischer Umbau würde dagegen die Realwirtschaft umkrempeln und dabei Arbeitsplätze schaffen. Vielleicht sogar die Lebensweise verändern. Das würde dem Image gut tun. Nachdem Staatskohle in den letzten Jahren für Pleitebanken immer da war, bei öffentlichen Einrichtungen von Kindergarten bis zum Altenheim aber stets gekürzt wurde. Kurz Finanzmittel von Spekulationen und staatlicher Bankenrettung hin in Richtung ökologischen Umbaus samt den dafür notwendigen Jobs umzuleiten, würde finanzielle Instabilitäten, soziale Ungleichheiten und Umweltbelastung verringern. Eine Win-Win-Win-Situation. Zu schön, um wahr zu sein. Die Pandemie hatte kaum begonnen. Die ersten staatlichen Ausgabenpakete waren auf den Weg gebracht. Da machten sich schon die Austeritätsapostel an die Arbeit. Zunächst in den eigenen Reihen der Unternehmerverbände, in Wirtschaftspresse und Thinktanks. Die breite Öffentlichkeit war zu der Zeit vollauf mit Virus, Lockdown und dem Lob der NiedriglöhnerInnen an der Corona-Front beschäftigt. Je länger sich die Pandemie hinzog, umso mehr drangen die Warnungen vor der Ausbreitung des Staatsausgabenvirus durch. Das untrügliche Symptom, so hieß es, sei ein Anstieg der Inflation, der hart erarbeitete Löhne und Vermögen auffresse. Erst waren es die Lockdown-bedingten Unterbrechungen der Lieferketten, dann die Überflutung einer krisengeschütteten Realwirtschaft mit staatlichen Geldern, zuletzt Kapazitätsengpässe eines heißlaufenden Konjunkturmotors, die als Inflationsursachen ausgegeben wurden. Ein Faktencheck halten diese Warnungen nicht stand. Wie jede andere Rezession ging auch die Corona-Rezession mit sinkenden Inflationsraten einher. Die massive Ausweitung der Staatsaufgaben führte dann zur konjunkturellen Erholung. Nach den Preisrückgängen während der Rezession werden die gegenwärtigen Preissteigerungen statistisch überzeichnet. Der unter DatensammlerInnen wohlbekannte Basiseffekt. Von Kapazitätsengpässen und Arbeitskraftmangel kann keine Rede sein. Das wissen auch die Austeritätsapostel. Deswegen bringen sie eine Diagnose ins Spiel, die sich statistisch kaum überprüfen lässt. Die Inflationserwartungen. Müssen InvestorInnen mit einer Fortsetzung der lockeren Ausgabenpolitik, vielleicht sogar höheren Steuern auf Gewinne und Vermögen rechnen, stellen sie weniger Finanzmittel zur Verfügung. In der Realwirtschaft gefangene Unternehmen müssen sich gegen höhere Steuern und Löhne durch Preissteigerung zur Wehr setzen. Diese Variante der Inflationswarnung ist genau genommen eine Drohung. Über einen grünen Kapitalismus mit E-Autos lässt sich reden, über höhere Steuern und Löhne nicht. Der Druck in Richtung Austeritätspolitik zeigt bereits Wirkung. Nach Amtsantritt im Januar versuchte Joe Biden, trotz denkbar knapper Mehrheit im Kongress, ein massives Ausgabenprogramm auf den Weg zu bringen. Dafür feierten ihn Teile der Presse als neuen Roosevelt. Mittlerweile sucht er den Kompromiss mit den Republikanern. Mit einem drastischen Abspecken seiner Pläne ist er bereits in Vorleistung gegangen, obwohl die Republikaner eine offene Blockadepolitik betreiben. Die Suche nach Kompromissen mit den Kompromisslosen hat bereits die Change-Programme Bill Clintons und Barack Obamas gegen die Wand gefahren. Die Austeritätsapostel haben auch heute noch viele Freunde im politischen Establishment. Nicht nur in den USA. Laut Internationalem Währungsfonds haben bereits in diesem Jahr 154 Länder die Austeritätswende vollzogen. Für das nächste Jahr erwartet der Fonds eine entsprechende Politik in 159 Ländern, in denen 85% der Weltbevölkerung leben. Ganz gegen Grün sind allerdings auch die neoliberalen GegnerInnen eines Green New Deal nicht. Die praktizierenden InvestorInnen unter ihnen haben bereits im letzten Sommer, als die Corona-Rezession ihren Tiefpunkt erreicht hatte, in großem Maße in Rohstoffe investiert. Das Argument, der Aufbau einer postfossilen Wirtschaft werde zu einem Rohstoffboom führen. Steigende Börsennotierungen nehmen diesen Boom vorweg, weisen aber zugleich auf die Schwachstelle eines kapitalistisch betriebenen Umbaus der Wirtschaft hin, ob mit oder ohne soziale Komponente. Wenn die Verwertung des Kapitals doch wieder vom vermehrten Zugriff auf die Natur abhängt, wird es mit der Nachhaltigkeit nichts. Dass steigende Preise für Kupfer und Eisen, Lithium übrigens nicht so sehr, nur begrenzt mit der kommenden Vergrünung des Kapitalismus zu tun haben, wird daran deutlich, dass gleichzeitig die Preise für fossile Energien, Lebensmittel und Eigenheime steigen. Im Gleichlauf mit den Aktienkursen. Das alles sieht sehr nach einer neuen Spekulationsblase mit begrenztem Effekt auf produktives Kapital und Beschäftigung aus, als dem Einstieg in eine ökologische Produktivkraftentwicklung. Wie bereits in der Vergangenheit gelten steigende Börsennotierungen den Austeritätsaposteln nicht als Inflation, sondern bezeugen das Vertrauen in die Zukunft. Also das Vertrauen darauf, dass es keinen Green New Deal geben wird. Ob dieses Vertrauen gerechtfertigt ist, wird sich zeigen. Das letzte Mal, als Austerität, boomende Finanzmärkte und steigende Lebensmittelpreise gleichzeitig auftraten, war 2010. Die Folgen waren Hunger und Verzweiflung in vielen armen Ländern, aber auch der arabische Frühling und Occupy. wir bleiben bei Corona. Dass den Menschen, die nicht in der EU, USA oder anderen Erste-Welt-Staaten leben, der Zugang zu Impfstoffen gegen Corona sehr schwer gemacht wird, war uns bekannt. Dass die Maßnahmen gegen Menschen, die nicht in der EU leben, aber noch viel weiter gehen, haben wir erfahren, als wir einen Artikel auf der Homepage der Nachrichten zur deutschen Außenpolitik vom 6. Juli lasen. Und dieser Artikel heißt: Die Impfstoffapartheit der EU. Die EU erkennt in Asien hergestellte Vakzine nicht für die Einreise an. Das löst heftige Proteste in Afrika aus, wo die EU diese Impfstoffe verteilen lässt. Experten warnen bereits seit Wochen, die Einführung des digitalen EU-Impfpasses könne, sollte Brüssel auf seinen Vorschriften für ihn beharren, außenpolitisch zu erheblichen Schwierigkeiten führen. In einer Stellungnahme aus dem European Council on Foreign Relations etwa heißt es schon Mitte Mai, die Union stehe in Sachen Covid-Diplomatie bisher schlecht da. Im Frühjahr 2020 habe sie Gesichtsmasken gehortet, während vor allem China anderen Ländern medizinische Schutzausrüstung für den Kampf gegen die Pandemie geliefert habe. Die EU-Impfkampagne sei nur schleppend in Gang gekommen. Länder wie Israel, Großbritannien und sogar Serbien seien damit erheblich schneller gewesen. Nicht nur bei Impfstoffspenden an ärmere Länder seien die europäischen Staaten mittlerweile von den USA abgehängt worden. Es komme vor allem auch nicht gut an, dass die EU immer noch die zeitweise Freigabe von Impfstoffpatenten blockiere, während die Vereinigten Staaten ihr, wenn auch mit unübersehbaren Einschränkungen, zugestimmt hätten. Auf der Landkarte der Impfstoffdiplomatie sei die EU weniger präsent als andere Mächte, heißt es weiter beim European Council of Foreign Relations. Nun gibt es allerdings eine Chance, die nächste Runde der Covid-Diplomatie zu gewinnen. Das habe auch mit den Impfpässen zu tun. Wie der European Council of Foreign Relations im Mai vor allem mit Blick auf die östlichen und die südöstlichen Nachbarstaaten der EU festhielt, gelte es nicht nur, eine formale Kompatibilität der dortigen Impfnachweise mit den Impfpässen der EU herzustellen, um Hindernisse etwa bei der Einreise in die EU aus dem Weg zu räumen. Man muss auch eine Lösung für die Tatsache finden, dass in den Nachbarstaaten viele Einwohner mit russischen oder chinesischen Vakzinen geimpft seien, die jedoch die zuständige EU-Behörde EMA nicht oder noch nicht zugelassen habe. Weil aber bislang laut offiziellen EU-Regeln die Berechtigung zur Einreise in die EU an die Immunisierung mit einem EMA zugelassenen Vakzin gekoppelt sei, könnten nach aktuellem Stand beispielsweise nur Albanier EU-Mitgliedstaaten besuchen, die mit dem BioNTech-Pfizer-Vakzin geimpft seien, nicht jedoch ihre Mitbürger, die einen chinesischen oder einen russischen Impfstoff erhalten hätten. Bleibe es dabei, dann sei mit diplomatischen Verwicklungen zu rechnen, die das Ansehen der EU in diesen Ländern wohl kaum verbessern würden, warnte der European Council on Foreign Relations. Wie Brüssel damit umgehe, werde tiefgreifende Auswirkungen auf das Ansehen der EU in den nächsten Jahren haben. Die EU, jenseits großspuriger Sonntagsreden, weitgehend mit sich selbst und mit Strafmaßnahmen gegen missliebige Staaten beschäftigt, hat die Warnungen ignoriert. Sie erntet aktuell einen ersten heftigen Proteststurm, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent. Dort ist die bisherige Versorgung mit Impfstoffen besonders miserabel. Ursprünglich war geplant, die Staaten Afrikas über die internationale COVAX-Initiative zu versorgen, die dazu sämtlichen ärmeren Länder bis Jahresende die Impfung eines Fünftels ihrer Bevölkerung ermöglichen wollte. Dazu hatte sie vorab rund 2,4 Milliarden Impfdosen bestellt. Die westlichen Staaten, darunter auch Deutschland und die EU, brüsteten sich stolz, Geld dafür zur Verfügung zu stellen. Allerdings sind, weil eben jene westlichen Staaten die meisten Vakzine für sich reservieren, Auffrischungsimpfungen im Herbst inklusive, kaum Impfstoffe erhältlich. COVAX konnte mit Stand vom 2. Juli gerade einmal 95 Millionen Dosen verteilen. Auf dem afrikanischen Kontinent mit einer Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen waren bis Mai lediglich 18,2 Millionen Dosen über COVAX geliefert worden. Aus China, das dem Fachportal Bridge Beijing zufolge inzwischen mehr als 400 Millionen Dosen in Entwicklungsländer und Schwellenländer geliefert hat, haben die Länder Afrikas bisher 24 Millionen Dosen erhalten. Für Protest sorgt nun, dass die EU die in Afrika verabreichten Impfstoffe nicht anerkennt. Dies gilt nicht nur für die chinesischen Vakzine, sondern auch für dasjenige von AstraZeneca, das den Großteil der COVAX-Lieferungen bildet. Die Ursache? COVAX hat den AstraZeneca-Impfstoff aus der Produktion des Serum Institutes of India erhalten, weil die in Europa produzierten Dosen des Vakzins ausschließlich an reiche Länder geliefert wurden. Während viele Staaten das in Indien hergestellte AstraZeneca-Vakzin ebenso anerkennen wie das in Europa produzierte und es teilweise selbst ihren Bürgern verabreicht haben, lehnen die EU und ihre zuständige Behörde EMA dies bislang kategorisch ab. Auf dem afrikanischen Kontinent hat nun die Erkenntnis, von der EU mit Impfstoffen abgespeist zu werden, denen sie selbst offenkundig misstraut und die deshalb nicht zur Einreise in ihre Mitgliedstaaten berechtigen, in den vergangenen Tagen ungewöhnlich wütende Reaktionen ausgelöst. Bereits am vergangenen Donnerstag hieß es, noch sehr zurückhaltend, in einer offiziellen Stellungnahme der Afrikanischen Union, das Vorgehen der EU setze die gleichberechtigte Behandlung geimpfter Afrikaner aufs Spiel. Der Sondergesandte der Afrikanischen Union für die Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen, Strive Masiyiwa, erinnert empört daran, er sei in der EU mit dem Argument, die europäischen Impfstofffabriken würden für die Versorgung der Europäer benötigt, auf COVAX mit seinen in Indien hergestellten Vakzinen verwiesen worden. Wie kann es sein, dass sie uns jetzt erzählen, diese Impfstoffe seien nicht gültig? Madagaskars Gesundheitsminister Jean-Louis Rakotovao Hanitrala erklärte, er sei überrascht und schockiert. Man frage sich nun, ob es etwa einen Impfstoff für Afrikaner gibt und einen anderen für Europäer. In einem Kommentar des Radiosenders Capital FM aus Kenia war von einer Doppelzüngigkeit, einem diskriminierenden Vorgehen und Ethnozentrismus in Europa die Rede. China fülle derweil mit seinen Exporten die Lücke, die strukturell von den reichen Ländern geschaffen wurde. Die weithin rezipierte Wochenzeitung The East African stellte trocken fest, in der Afrikanischen Union sei man zutiefst verärgert. Darüber hinaus warf das Blatt der EU Impfstoffapartheid vor, eine selten deutliche Kritik am Umgang der ehemaligen Kolonialmächte mit dem afrikanischen Kontinent. Von Corona kommen wir zu Afghanistan. Und zwar einmal einen Artikel vom 7. Juli aus dem Neuen Deutschland. Und in diesem geht es um Abschiebungen, eine Sammelabschiebung aus der BRD nach Afghanistan. Und andererseits haben wir einen Artikel zum Abzug der Bundeswehr und wie sich da den Helfern, den Ortskräften der Bundeswehr verhalten wird. Dieser Artikel ist aus der Taz vom 4.7. Aber zuerst kommen wir zu dem Artikel aus dem Neuen Deutschland vom 7. Juli. Abschiebung, Flucht und Realitätsferne. Deutschland hält an abstruser Abschiebepraxis fest und lässt afghanische Ortskräfte im Stich. Der Flughafen Hannover wirkt am Dienstagabend wie ausgestorben. Nur wenige Flugreisende und Bodenpersonal sind in den Schalterhallen. You are not alone, ihr seid nicht allein, ruft eine größere Gruppe Menschen vom Parkdeck des Terminal Cs. Groß steht auf einem Banner, gegen jede Abschiebung, in Sichtweite, hinter einem mit NATO-Draht verstärkten Zaun, finden gerade die Vorbereitungen für die 40. Sammelabschiebung nach Afghanistan statt. Ein großer Gefangenentransporter steht dort geparkt. 27 Männer schiebt Deutschland an diesem Abend ab. An der Maßnahme beteiligen sich nach Angaben des Bundesinnenministeriums 8 Bundesländer. Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Nach deren Angaben handelt es sich bei fast allen Zurückgeführten um Straftäter, so eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums. Einer der Abgeschobenen ist Said M. Sein Anwalt Philipp Rui aus Regensburg erzählt am Telefon, M. sei 2015 als Minderjähriger nach Deutschland gekommen. 2019 sei dann letztendlich sein Asylantrag abgelehnt worden. Die gesamte Zeit habe er als Landschaftsgärtner gearbeitet und Anfang September einen Ausbildungsplatz zum Krankenpfleger in Aussicht gehabt. Sein Mandant sei außerdem verlobt. Für die Hochzeit fehle nur noch ein Dokument. Zum Ende der Duldung und damit zur Abschiebung geführt, hätten laut Prui zwei Eintragungen wegen Fahren ohne Führerscheins. Verkehrsdelikte also. Einen vergangene Woche gestellten neuen Asylantrag aufgrund der akut verschärften Sicherheitslage vor Ort hätten das Bundesamt für Migration, Flüchtlinge, kurz BAMF, und das Verwaltungsgericht Regensburg abgewiesen. Es ist skandalös, dass sowohl das BAMF als auch das Verwaltungsgericht Regensburg die geänderte Sicherheitslage einfach ignorieren, so Prui. In anderen Fällen konnten Anwältinnen Abschiebungen in letzter Minute verhindern. So stoppte laut dem Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung die Abschiebung eines in Lübeck lebenden Afghanen. Das Verwaltungsgericht Oldenburg setzte laut niedersächsischen Flüchtlingsrat eine Abschiebung aus. In Hamburg wurden zwei Abschiebungen gestoppt. Beinahe täglich verschlechtert sich die Sicherheitslage vor Ort. Auf dem Global Peace Index liegt Afghanistan auf Platz 163. Nach UN-Daten mussten zwischen Anfang Mai und Ende Juni fast 84.000 Menschen innerhalb des Landes vor den Kämpfen aus ihren Dörfern und Städten fliehen. Täglich kommen Zivilistinnen in dem Konflikt im Kreuzfeuer bei Gefechten durch Bomben am Straßenrand oder auch durch gezielte Tötungen ums Leben. Einzeln werden die Männer am Flughafen Hannover vom Polizisten in einer Halle geführt. Stunden dauert die Vorbereitung. Polizisten tragen Matten mit Griffen und Handfesseln mit zusätzlichen Bändern zur Fixierung zu ihren Autos. Die Arme eines jungen Mannes sind in medizinische Bandagen gewickelt, seine Hände gefesselt. Als er über das Rollfeld geführt wird, versperrt ein Polizist mit der Hand seinen Blick auf die solidarischen Aktivistinnen. Dem Aufruf verschiedener Gruppen am Dienstagabend direkt vor Ort den Unmut über die erneute Sammelabschiebung zum Ausdruck zu bringen, folgen etwa 100 Menschen. Wir stehen heute hier, um ein Zeichen zu setzen gegen eine unmenschliche, menschenverachtende Abschiebepraxis, gegen den rassistischen Normalzustand, der es uns erlaubt, mit Solidarität zu prahlen, doch die Augen zu verschließen vor den Dingen, die an und hinter den europäischen Außengrenzen geschehen, so eine Rednerin der Saarbrücker Hannover. Die 27 Männer, die die Maschine am frühen Morgen in Kabul verlassen, müssen vor Ort Verfolgungen fürchten, wie eine Studie belegt. Saad M. aus Regensburg sei in Kabul vorerst bei einem Freund untergekommen, so sein Anwalt. Kritik an der Abschiebepraxis gibt es von zahlreichen Initiativen, Menschenrechtsaktivistinnen und Vereinen. Erstmals seit Beginn des Abzuges der internationalen Truppen aus Afghanistan haben die militant-islamistischen Taliban eine Provinzhauptstadt angegriffen. Es gäbe Gefechte in Kala-i-Nau, der Hauptstadt der Provinz Badghis im Westen des Landes, bestätigten mehrere Behördenvertreter der deutschen Presseagentur am Mittwoch. Das Unterstützernetzwerk der lokalen Helfer der Bundeswehr in Afghanistan hat das Vorgehen der deutschen Behörden infolge des Truppenabzuges vom Hindukusch scharf kritisiert. Es ist furchtbar, was hier passiert. Der Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerkes Afghanische Ordnungskräfte, Markus Grozian, sagt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: Ich kann das moralische Versagen, das ich hier wahrnehme, nicht in Worte fassen. Aus Afghanistan kontaktieren auch ehemalige Mitarbeiter der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ die Hilfsgruppen und schildern, die Gründe für ein nicht gewährtes Asyl nicht nachvollziehen zu können. Und der Münchner Merkur berichtet, ein Sprecher des Flüchtlingsministeriums in Kabul sagt der deutschen Presseagentur, dass man aufgrund der Sicherheitssituation, hohen Arbeitslosigkeit, steigender Armut und der Corona-Pandemie in offiziellen Treffen mit den abschiebenden Ländern immer wieder anfrage, die Abschiebung auszusetzen. Von Sammelabschiebungen nach Afghanistan kommen wir zum Abzug der Bundeswehr. Und der Artikel ist aus der Taz vom 4.7., den wir euch jetzt zu Gehör bringen wollen. Und der heißt Abzug aus Afghanistan. Feigheit vor den Freunden. Die Ortskräfte mussten zusehen, wie der letzte deutsche Soldat Afghanistan verlässt. Sie selbst bleiben ihrem Schicksal und den Taliban überlassen. Logistik kann die Bundeswehr. Trotz des hastigen Abzugs nach der überraschenden Ankündigung der US-Regierung zum schnellen Ende der Afghanistan-Mission gelangen Teilerfolge. Neben der Ausrüstung wurde ein 27 Tonnen schwerer Gedenkstein für die 53 getöteten Bundeswehrsoldaten ausgeflogen, mehr als 22.000 Liter alkoholische Getränke dem Zugriff der Taliban entzogen. Deutsche Soldaten hatten so schnell nicht austrinken können, wie man abziehen musste. Afghanen, die für die Deutschen als sogenannte Ortskräfte gearbeitet haben, hätten gern von der Fürsorge profitiert, die dem deutschen Dosenbier widerfahren ist. Der letzte Flieger hat vor wenigen Tagen abgehoben, ohne die afghanischen Ortskräfte an Bord, die die Rache der Taliban fürchten müssen. Um die Fürsorge für die UnterstützerInnen, ohne die der deutsche Einsatz unmöglich gewesen wäre, ist es deutlich weniger gut bestellt als um die Abzugslogistik. Mission accomplished, dröhnte wie einst Georg Busch Bundeswehrgeneral Ansgar Meyer. Man kann sich den Gemütszustand der Zurückgelassenen vorstellen. Selbst diejenigen, die in den letzten Monaten eine deutsche Aufnahmezusage erhalten haben, sitzen noch in Afghanistan fest. Sie sollen sich ihr Flugticket ab Kabul selbst beschaffen. Wie nur. Für die Menschen, die im Norden leben, wird der Versuch, Kabul zu erreichen, immer gefährlicher. Ortskräfte berichten, dass sie angesichts des Vordringens der Taliban abtauchen mussten, ihre Häuser nicht mehr verlassen oder sich von Angehörigen trennen, um sie nicht zusätzlich zu gefährden. Erste Gerüchte, wer schon getötet wurde, machen die Runde. Das Phlegma in Sachen zügiger Hilfe hat indes nicht die Bundeswehr zu verantworten. Die Parlamentsarmee ist angewiesen auf Beschlüsse von Regierung und Parlament. Doch weder die Parlamentsmehrheit noch die zuständigen Ministerien trugen dem Ernst der Lage Rechnung. Stattdessen dröselten die ParlamentarierInnen in den letzten Tagen vor der Sommerpause an Interpretationen des Aufnahmeprogramms herum. Und von der SPD kam die Forderung an den Bund, die Kosten für die Flugtickets zu übernehmen, als sei das in der zugespitzten Lage die entscheidende Frage. Und ja, es muss über den Afghanistan-Einsatz und seine Folgen diskutiert werden. Jetzt aber gilt es, zuallererst die zu retten, die mit dem Schlimmsten zu rechnen haben. Trotz der Eile wäre es möglich gewesen, den größten Teil der Ortskräfte etwa mit einem Shuttle über Georgien, wie im Fall der abrückenden deutschen Soldaten, außer Land zu bringen. Während in den USA der Begriff der Evakuierung kein Tabu mehr ist, hat man sich hierzulande für die postheroische Variante des Germany First entschieden. Noch rechtzeitig vor den Amerikanern draußen sein, hatte höchste Priorität. Das Gerede des kommandierenden Generals, man könne das Camp und den Flughafen noch bis zum Abzug verteidigen, galt der Beruhigung der Bevölkerung. Tatsächlich ging es nur darum, dass es keine deutschen Opfer mehr geben sollte. Der Rest, so die klare Erkenntnis, ist eine innerafghanische Angelegenheit. Für die Ortskräfte im Norden aber eine des Überlebens. Die Organisation des Abzugs war Feigheit vor Freunden. Allerdings nicht als Versagen der Armee, sondern als politisch verordnete Untätigkeit. Ausschlaggebend war die Befürchtung, man müsse für den fehlgeschlagenen Afghanistan-Einsatz über die Ortskräfte hinaus einen Preis zahlen, wenn weitere Menschen das Land verlassen und in Deutschland Schutz suchen. Da tönte der Kampfbegriff der Sogwirkung selbst aus dem Bundesentwicklungsministerium, das sonst meist die fürsorgliche Rolle in Sachen Fluchtursachenbekämpfung übernimmt. Afghanen im Anmarsch, warum spielt im Wahlkampfsommer keine Rolle? Die in der Sache gutwillige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich faulen Kompromissen zu beugen, die der Öffentlichkeit als pure Großzügigkeit verkauft wurden. Zynisch zusammengefasst, die Zahl derer, die theoretisch in Deutschland aufgenommen werden könnten, ist etwas größer geworden. Das Nähere bestimmt in der Praxis das Bundesinnenministerium oder das weitere Vordringen der Taliban. Verbündete, die infolge ihrer Tätigkeit für Deutschland bedroht sind, in Lebensgefahr zurückzulassen, ist eine Schande. Die hastige Verabschiedung von den Ortskräften ist Wasser auf die Mühlen der Taliban, die den Deutschen gegenüber einen gönnerhaften Zynismus an den Tag legen. Da ihr sichtbar abzieht, wollen wir euch jetzt nicht länger belästigen, so der Tenor einer ihrer Verlautbarungen vor dem Abzug. Die Tricksereien der letzten Wochen müssen aufhören. Ortskräfte berichten, wie übel ihnen mitgespielt wurde, indem ihnen etwa dubiose Hinweise zum Aufnahmeprogramm samt nicht funktionierenden E-Mail-Adressen in die Hand gedrückt wurden. Dem zynischen Umgang sind vor allem die MitarbeiterInnen ziviler Firmen ausgesetzt, die für die Bundeswehr tätig waren. Entgegen der öffentlich verkündigten Absicht, in Ausnahmefällen zu helfen, ist bislang kein Fall bekannt, in dem die Aufnahme gewährt wurde. Auch diejenigen, die militärische und zivile Einrichtungen für das deutsche Kontingent gebaut haben, vom Munitionsdepot bis hin zur Kirche, sind in Gefahr. Der Afghanistan-Einsatz war wie kaum ein anderer ein Krieg der Subunternehmer. Die deutschen Endabnehmer müssen für den Schutz ihrer HelferInnen einstehen. Die Taliban jedenfalls werden nicht nach dem Arbeitsvertrag fragen, wenn sie die vermeintlichen VerräterInnen ins Visier nehmen. Es darf keine Zeit mehr vergeudet werden. Die Ortskräfte müssen jetzt ausgeflogen werden. Noch ist der Flughafen von Masai-Sharif offen. Von Abschiebung nach Afghanistan, dem überstürzten Abzug der Bundeswehr, kommen wir zum Klima und einem Artikel von Telepolis, dem Internetportal für Netzkultur, vom 5. Juli. Es brennt an allen Ecken und Enden. In Kanada breiten sich Waldbrände aus, im Golf von Mexiko brannte das Meer. In Nordrhein-Westfalen übt sich Kanzlerkandidat Armin Laschet in Klimaschutzverhinderung. Während der CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet noch immer meint, es reiche, Klimaschutz zu simulieren, brennt es sprichwörtlich an allen Ecken und Enden. Der Landtag in NRW hat unter Laschets Ägide Ende vergangener Woche ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, das explizit einen individuellen Anspruch auf Klimaschutz und entsprechende Klagerechte ausschließt und passend dazu auch noch schnell sichergestellt, dass der Ausbau der Windenergie an Rhein und Ruhr keine Chance hat. 1000 Meter müssen neue Anlagen nun von den nächsten Wohnhäusern Abstand halten. Das umstrittene Kohlekraftwerk Datteln 4 steht hingegen nur 400 Meter von den nächsten Wohnhäusern entfernt und die Bagger der Braunkohletagebaue dürfen in NRW bis auf 300 Meter oder gar noch näher an die Dörfer heranrücken und sie mit Staub und nächtlichen Lärm terrorisieren. Derweil brannte der Golf von Mexiko wörtlich. The ocean was on fire. Vor der mexikanischen Halbinsel Yucatan in unmittelbarer Nähe zu einer Bohrplattform war eine Pipeline gebrochen. Das austretende Gas strömte an die Meeresoberfläche, wo es sich entzündet hat. Die Medienplattform El Universal zeigte dramatische Aufnahmen von den Löscharbeiten. Das Feuer sei am Freitagmorgen zwischen 4 und 5 Uhr Ortszeit ausgebrochen und habe begonnen, auch andere als die benachbarte Plattform zu beeinträchtigen. Nach 5 Stunden konnte es gelöscht werden. Die Zeitung Excelsior zitiert allerdings den mexikanischen Ölkonzern Pemex, wonach die Förderung in der Region weitergehe. Das Blatt gibt auch Anschuldigungen der Umweltorganisation Greenpeace wieder, wonach der Unfall Ergebnis unterlassener Investitionen in Sicherheit und Instandhaltung seien. Pemex hatte bereits in der Vergangenheit mit größeren Unfällen zu tun. Auch in Kanada brennt es. Wir haben schon von der Brandkatastrophe in den Dörfchen Lytton gehört. Das Dorf ist inzwischen nahezu vollständig niedergebrannt und mehrere Einwohner werden noch vermisst. Das Feuer breitete sich unterdessen weiter aus und hat bereits 64 Quadratkilometer Wald und andere Flächen vernichtet. Und es ist nicht das Einzige. Während sich die Hitzewelle, die in US-amerikanischen Portland und die Isolierung von Starkstromleitungen dahinschmelzen ließ, etwas nach Osten verlagert und ihr Zentrum jetzt über den Provinzen Saskatchewan, Manitoba und Ontario hat, nimmt die Zahl der Waldbrände im kanadischen Westen weiter zu. 136 Wald- und Buschbrände meldet die Tagesschau allein aus der Küstenprovinz British Columbia, in der auch Litten liegt. Vielfach wurde sie von einem der 12.000 Blitzeinschläge entfacht, die allein an einem Tag gezählt wurden. Über großen Waldbränden bilden sich aufgrund der nach oben schießenden heißen Luft und des aufsteigenden Rauches große Nimbuswolken, aus denen es blitzen kann. Die Mechanismen sind ähnlich wie bei einem Gewitter, nur dass es sozusagen trockene Blitze sind, die mit keinem Niederschlag einhergehen. Und was hat das alles mit dem hierzulande verweigerten Klimaschutz zu tun? Der Brand im Golf von Mexiko, wie auch die Explosion in Rumäniens größten Ölraffinerie Petromidia, demonstrieren die oft verdrängten unmittelbaren Schäden, die durch die Förderung fossiler Energieträger angerichtet werden. Auch in der Nordsee entweicht zum Beispiel ständig aus alten Bohrlöchern Erdgas, das zwar nicht verbrennt, doch dafür in der Atmosphäre umso wirksamer als Treibhausgas Methan wirkt. Und die kanadische Hitzewelle ist, da sind sich die Meteorologen ziemlich sicher, ohne die menschengemachte Klimaveränderung fast undenkbar. Die globale Erwärmung macht Extremereignisse wahrscheinlicher und beschert uns Hitzewellen und Starkniederschläge, wie sie andernfalls nur alle 1000 Jahre oder noch seltener auftreten würden. Von der Klimakatastrophe kommen wir mit unseren letzten beiden Artikeln zu Chile, wo der Verfassungskonvent sich jetzt getroffen hat, um eine nicht neoliberale Verfassung für Chile zu erarbeiten. Und hierzu haben wir zwei Artikel, einmal einen kurzen aus den Lateinamerika-Nachrichten vom Juni und dann einen ein wenig längeren von dem Internetportal amerika21.de. Und beginnen wollen wir mit dem Artikel aus dem Juni von den Lateinamerika-Nachrichten. Und der gibt so einen ganz kurzen kleinen Überblick, was jetzt in Chile passiert. Und der Artikel heißt: Die Weichen sind gestellt. Die Geschichte gehört uns. Es sind die Menschen, die sie machen. Diese Worte sprach Salvador Allende in seiner berühmten letzten Rede vom 11. September 1973, nur wenige Stunden vor seinem Tod. Auch mit Gewalt und Verbrechen könne man die gesellschaftlichen Prozesse nicht aufhalten. Heute, 48 Jahre später, geben ihm die Ereignisse in Chile recht. Mit der Wahl des Verfassungskonvents sind die Weichen für tiefgreifende strukturelle Veränderungen gestellt. Die neoliberale Ära, die mit dem Militärputsch Pinochets 1973 begann, scheint vorbei zu sein. Die Menschen schreiben die Geschichte ihres Landes neu. Carina Nohales, Sprecherin der feministischen Coordinadora 8M, sagte bei einer Veranstaltung, diese Wahl sei die bedeutendste seit Allendes Wahlsieg 1970. Allende wurde damals mit nur knapp 37% der Stimmen Präsident. Für das Militär 3 Jahre später eine willkommene Rechtfertigung, gegen seine Regierung zu putschen. Bei dem Plebiszit im vergangenen Jahr haben dagegen fast 80% der WählerInnen für eine neue Verfassung gestimmt. Bei der Wahl der 155 Mitglieder des Verfassungskonvents entschieden sich nun mehr als 2/3 für KandidatInnen links der Mitte, unter ihnen viele junge Menschen aus den sozialen Bewegungen. Zwar stimmten die ChilenInnen 1970 für ein sozialistisches Programm und heute gegen eine neoliberale Verfassung. Aber die Ausgangsbedingungen für einen nachhaltigen Erfolg progressiver Ideen sind heute deutlich besser. Selbst der kleinste gemeinsame Nenner unter den linken gewählten Delegierten läuft auf ein Ende des seit Pinochet herrschenden neoliberalen Systems hinaus. Es gibt klare Mehrheiten für mehr staatliche Daseinsfürsorge und Bürgerrechte. Dazu zählt etwa die von den sozialen Bewegungen seit langem geforderte Entprivatisierung der Renten, der Bildung und des Gesundheitssystems. Auch das Recht auf legale Abtreibung, die Vergesellschaftung der privaten Wasserrechte und mehr LGBTIQ-Rechte erreichen im Konvent voraussichtlich die für Beschlüsse notwendige 2/3-Mehrheit. Für die indigene Bevölkerung könnten erstmals substanzielle Rechte wie politische und territoriale Autonomie festgeschrieben werden. Dass die Hälfte des Konvents aus Frauen besteht, ist für sich genommen schon ein historischer Erfolg. Es ist ein Moment der großen Chancen, um eine gerechtere Gesellschaft in Chile zu gestalten. Bis eine neue Verfassung formuliert und in Kraft gesetzt ist und konkrete Politik und Gesetze formuliert worden sind, ist es aber noch ein langer Weg. Allein mit einer neuen Verfassung ist es nicht getan. Die Bevölkerung und die sozialen Bewegungen werden auch in den kommenden Monaten und Jahren weiter um ihre Forderungen kämpfen müssen. Für einen andauernden Erfolg wird es auch darauf ankommen, ihnen einen festen Platz im politischen System zu geben. Eine Änderung des Wahlrechts in der neuen Verfassung, sodass Parteilose in Zukunft auch bei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen reale Erfolgschancen hätten, wäre ein erster Schritt in diese Richtung. Auf der anderen Seite wird die chilenische Rechte mit allen Mitteln versuchen, einen linksprogressiven Umbau des Landes zu verhindern. Doch die Voraussetzungen für ein politisches Projekt für mehr soziale Gerechtigkeit sind so gut wie noch nie in der jüngeren Geschichte. 1973 wie heute gilt in Chile: El pueblo unido jamás será vencido. Zu unserem zweiten Artikel zu Chile, wo der Verfassungskonvent am letzten Wochenende getagt hat. Und was da so passiert ist, das beschreibt dieser Artikel von dem Internetportal iamerica21.de. Verfassungskonvent in Chile tritt zum ersten Mal zusammen. Linke, Indigene und bewegungsnahe Kräfte überwiegen. Wahl einer Mapuche zur Präsidentin. Regierung kommt Verpflichtungen nicht nach. Santiago de Chile. Am Sonntag sind zum ersten Mal die Delegierten für den Verfassungskonvent im Zentrum der chilenischen Hauptstadt zusammengekommen. Linke und Indigene nahmen in Begleitung von Demonstrationszügen ihren Platz in Anspruch. Am Schluss des Tages wurde die Mapuche- und Linguistikprofessorin Elisa Lancon zur Präsidentin und der linke Rechtsprofessor Jean Bassa zum Vizepräsidenten des Konvents gewählt. Lancon begann ihre Antrittsrede auf Mapudungun und bedankte sich für die Wahl einer Mapuche und Frau zur Präsidentin, Diese, sagte sie, wird Chile in ein plurinationales, interkulturelles Chile verwandeln. Ein Chile, in dem die Rechte der Frauen nicht beschnitten werden. Ein Chile, welches die Muttererde beschützt. Ein Chile, welches die Gewässer gegen jegliche Unterdrückung reinigen wird. Sie ist die erste Indigene in der Geschichte des chilenischen Staates, die ein so wichtiges Amt ausübt. Kommentatorinnen würdigen die Arbeit und Herkunft der Mapuche, die 1963 auf dem Land geboren zu einer der wichtigsten Professorinnen für die Sprache der Mapuche geworden ist. Lancón war Mitglied der Gruppe, die die Winufoy, die Fahne der Mapuche, entworfen hat und übersetzte unzählige Texte aus dem Spanischen ins Mapudungun. Jaime Bazar, der Lancón als Vizepräsident begleiten wird, ist Professor für Verfassungsrecht an der Katholischen Universität von Valparaiso. Über Jahre wurde er bei wichtigen Themen in den Kongress als Experte eingeladen. Gleich zu Beginn machte er sich für eine Freilassung der politischen Gefangenen stark. Die ehemalige Bildungsministerin und ultrarechte Delegierte Marcela Cubillos drückt ihr Erschrecken darüber aus, dass die linken Sektoren den Verfassungskonvent dominieren. Die Aufgabe der Rechten, die weniger als ein Drittel der Sitze innehaben, sei es zu verhindern, dass sich der Konvent in eine Supramacht entwickelt. Bei dem Zusammentreffen wurde Kritik gegenüber der Regierung und Polizei geäußert. Letztere attackierte mit üblicher Gewalt die Demonstrationen im Zentrum der Stadt und zum Teil sogar Delegierte für den Konvent, die sich der Repression entgegenstellten. Die Regierung ist laut Dekret dazu verpflichtet, die materiellen Grundlagen zu schaffen, dass der Konvent tagen kann. Dafür setzte sie Francisco Encina als administrativen Sekretär ein. Dessen Gehalt von umgerechnet 8.500 Euro sorgte bereits vor Beginn für Kontroversen. Seine Arbeit war bereits am ersten Tag von Pannen geprägt. Es gab einzig ein Toastbrot-Sandwich für die Delegierten und gegen Abend fehlte es an Licht. Die ersten beiden Sitzungstage mussten zudem abgesagt werden, da nicht die Bedingungen gegeben waren, gemäß der Hygienemaßnahmen zu tagen. Der Konvent muss aufgrund seiner Größe in getrennten Räumen tagen, doch für die Kommunikation gab es keine Mikrofone, Kameras, Bildschirme oder Internet. Die linke Delegierte Jennifer Mella sprach daher gegenüber CNN Chile von einem Boykott der Regierung gegenüber dem Konvent. Aufgrund dieser desaströsen Planung unterstützt die Präsidentin des Konvents Forderungen nach einem Rücktritt von Encina und dem verantwortlichen Minister Juan José Ossa. Am Montagnachmittag versprach der Rektor der öffentlichen Universidad de Chile, dass alle staatlichen Universitäten ihre Räume für den Konvent zur Verfügung stellen werden. Bislang ist nicht bekannt, wie der Konvent in den nächsten Tagen tagen wird. Es ist das erste Mal in der Geschichte Chiles, dass die Verfassung von einem demokratisch gewählten Organ geschrieben wird. Linke, Indigene und bewegungsnahe Kräfte erlangten einen Überraschungssieg bei der Wahl zum Konvent am 16. Mai. Mit Lancón an der Spitze hat dieser nun die Aufgabe, innerhalb eines Jahres eine neue Verfassung zu erarbeiten. Diese soll mit einem Abschlussreferendum angenommen oder abgelehnt werden. Das war der linke Medienspiegel im Juli 2021. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und viele politische Aktionen. Und online findet ihr alles weitere unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss.